Also statt Hinz und Kunz anzuschreiben, hätte Herr Dr. Lanker lieber ein Interview mit mir machen sollen. Hat er aber nicht. Aber jetzt hat er in seinem neuesten Newsletter, den man auf seiner Webseite auch etwas umständlich rauskopieren kann, endlich auch öffentlich Stellung genommen zu Covid-19. Ich hatte ja einiges davon schon erst in meinen anderen Gruppen gepostet und ich glaube dann auch hier, aber jetzt habt ihr es nochmal. Sind ja auch viel mehr Leute hier. Dann habe ich die Quellen, die er angibt in dem Newsletter, habe ich gleich drunter gesetzt. Ja. Also ich kann immer noch nicht sagen, ob er recht hat oder nicht, aber es ist auf jeden Fall eine zensierte Meinung, die man berücksichtigen sollte. Je länger ich mich damit beschäftige, desto mehr neige ich dazu, zu denken, dass er recht hat, weil das passt alles so zusammen, ja, dass die nur diese RNA-Bestandteile testen. Das erklärt auch, warum so unterschiedliche Ergebnisse kommen. Wenn das alles so klar wäre, ja, dann müssten die ganzen Tests doch dieselben Ergebnisse bringen. Und es sieht einfach so aus, als ob die diese RNA-Bestandteile messen, was ja definitiv der PCR-Test macht. Und dann, wenn er einen bestimmten Wert überschreitet, sagen die halt, das ist der und der Virus. Und das würde schon zu der Theorie vom Lanker sehr gut passen. Wäre natürlich der absolute Oberhammer. Und ich befürchte, so wie sich der Trump benimmt, weiß er das nicht. Also kann zwar sein, dass er einen großen Plan hat, aber er redet ja auch immer von, jetzt haben wir bald ein Mittel, hier dieses Chloro irgendwas oder, naja, aber das behandelt halt einfach Lungenentzündung wahrscheinlich oder was weiß ich. Ja, wie gesagt, ich bin immer dafür, zensierte Meinungen zu verbreiten, ganz grundsätzlich. Und ja, es spricht einiges dafür, dass es stimmt, aber selbst wenn es nicht stimmt, ist klar, dass die Tests eben schlecht sind oder dass aber diese Krankheit nach den offiziellen Zahlen harmlos verläuft. Also es ist mal wieder so ähnlich wie beim Klima, es stimmt wahrscheinlich gar nichts. Aber auf jeden Fall stimmt genug nicht, dass man 100% sicher sein kann, dass die ganzen Maßnahmen Bullshit sind, ergo nur dazu dienen, unsere Wirtschaft zu zerstören und eine totalitäre Diktatur zu errichten, das ist mal ganz sicher.